In der Sendereihe Science Fiction als Radiospiel, die von der Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks betreut wird, brachten wir als Wiederholung einer Produktion aus dem Jahre 1976 ein Experiment des Dr. E. über die Bewohnbarkeit der Hölle von Hermann Ebeling. Die Rollen und ihre Sprecher waren Weringer Joachim Ansorge, Sina Cornelia Boje, Daniel Ulrich von Dobschütz, Begleiter Jochen Nix, Lautsprecher Peter Rühring, Dr. E. Toni Damiris, Autofahrer Art Feder, Herr Gluchow Henning Köhler, Frau Gluchow Karin Schröder, Hostess Renate Klär, Hausmeister Walter Prüssing, Journalist Jan-Gerd Buss, Beamter Uwe Carsten Koch, Ton und Schnitt Bernd Lossen und Astrid Winkler-Tiede. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.